1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben, wir melden uns pünktlich zur Stelle, wie sich das gehört. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Eine freie Themennacht heute. Wer gerne anrufen möchte, wer sich gerne mit mir unterhalten will, Telefonnummer 0800 220 5050, freie Themennacht. Ihr könnt zu jedem Thema anrufen oder mailt domian@wdr.de und vergesst bitte nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. So, meine ersten Anrufer. Ich sehe, hier sind zwei Leute, Matthias und Valeria. Hallo. Hallo. Spreche ich mit Matthias? Ja. Wie alt bist du, Matthias? Ich bin 14. Du bist 14. Und ja. Valeria ist bei dir, die ist auch 14? Ja. Ah. Ihr beiden, warum habt ihr angerufen? Also, Valeria ist schwanger. Und wir wissen nicht so recht, wie wir es unseren Eltern sagen sollen. Ihr beiden seid zusammen, ihr seid ein Paar. Ja. Ja. Wie lange schon? Halbes Jahr ungefähr. Wie lange? Ich hab's nicht verstanden. Wie lange seid ihr ein Paar? Halbes Jahr. Halbes Jahr. Etwa. Und ihr habt miteinander geschlafen? Ja. Und ihr habt euch nicht geschützt? Ihr habt nicht verhütet? Also, eigentlich ja schon. Sie hat die Pille ja genommen. Und das hat irgendwie nicht so ganz recht geklappt. Ja, also meine Periode hat dann ausgesetzt und ich habe mir dann, also ich war schon immer ein bisschen kritisch der Pille gegenüber. Ja. Und dann habe ich mir halt schon irgendwie so gedacht, dass das vielleicht was damit zu tun hat. Mhm. Und dann haben wir auch sofort einen Schwangerschaftstest gekauft. Mhm. Und der ist dann positiv verlaufen. Ja. Ja. Ja. Das heißt, du oder ihr und du, Valeria, du weißt nicht genau, in welcher Woche du bist. Das kannst du nicht genau rekonstruieren? Also so circa dritte oder vierte Woche. Wie war denn das für euch, als ihr dann diesen Schwangerschaftstest gesehen habt und es liegt eine Schwangerschaft vor? Wie habt ihr euch da gefühlt? Wir waren irgendwie erstaunt. Also wir haben uns da nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht, was passiert, wenn, und wir hatten erstmal einfach nur Angst, wie wir das in so einem Eltern. Genau. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass man im ersten Moment schon ein bisschen Schock kriegt. Ja. Ne? Und gar nicht weiß, was man jetzt machen soll oder sagen soll oder was passiert jetzt. Mit wem habt ihr denn bisher schon gesprochen? Eben nur mit dem vom Personal bei 1 Live. Ach so, mein Mitarbeiter. Also sonst aus eurem Umfeld noch mit niemandem? Nee, noch gar nicht, weil wir erstmal selbst überhaupt wissen müssen, was wir wollen. Ja, lass uns da mal drüber reden, Valeria. Was ist denn so dein Wunsch? Kannst du ja schon ein bisschen formulieren, was du möchtest? Also, eigentlich möchte ich das, also ich weiß einfach, dass ein Kind jetzt nicht gut ist und dass das auch überhaupt nicht irgendwie, dass es geringe Chancen hat zu klappen. Aber andererseits, ich möchte kein Lebewesen töten und ich weiß nicht, wenn man dann daran denkt, wie es doch hätte sein können, wenn ich jetzt nicht abgetrieben hätte, es hätte ja auch gut werden können. Ja, genau. Also ich bin da irgendwie total unschlüssig. Solche Gedanken gehen einem durch den Kopf, ob man dann nur 14 ist oder ob man 24 oder 44 ist. Das kann ich gut verstehen. Wie ist es denn bei dir, Matthias? Du bist ein ganz junger Typ von 14 Jahren und plötzlich Vater. Was willst du? Also ich wäre auch eher für die Abtreibung. Also meine Eltern sind streng katholisch und da weiß ich überhaupt nicht, wie ich denen das sagen soll. Also seid ihr unterschiedlicher Auffassung? Valeria ist ja dann vielleicht eher Tendenz, ja, das eher. Kind bekommen und du sagst, nee, lieber nicht, wir sind zu jung und ich krieg das den Eltern nicht verbraten und so weiter. Lass uns mal ein bisschen über eure Eltern reden. Du sagst, Matthias, deine Eltern sind streng katholisch. Ja. Wissen die, dass ihr zusammen seid? Ja, das wissen sie, aber sie haben auch vorhin gesagt, dass wir keinen Sex haben dürfen. Das haben sie klar gesagt. Genau, nicht vor der Ehe. Oh, Ehe. So streng, nicht vor der Ehe. Oh, weia, dann ist das aber wirklich ein strenges, streng religiöses Elternhaus. Sehr streng. Ist das bei dir auch so, Valeria? Nein, also bei mir ist das eher so, halt mein Vater ist halt Ausländer und der hat halt auch ein sehr überbrausendes Gemüt. Und ich weiß nicht, der würde das überhaupt gar nicht gut heißen. Leben deine Eltern zusammen? Lebst du mit deinen Eltern zusammen? Also meine Eltern sind noch zusammen. Nein, eben auch. Also das auch. Kommt gar nicht in Frage, sich scheiden zu lassen. Nee, ich frage nur so. Es kann ja sein, manche Eltern leben ja getrennt. Valeria, aus welchem Land kommt dein Vater? Mein Vater kommt aus Russland. Aus Russland. Und deine Mama aus Deutschland? Ja. Bin aber auch in Deutschland geboren und aufgewachsen. Was glaubst du denn, Valeria, wie deine Mutter reagiert? Dein Vater, hast du gerade schon gesagt, der wird wahrscheinlich ausrasten. Meine Mutter wäre unglaublich enttäuscht, aber ich glaube, meine Mutter würde mich nicht hängen lassen. Aber sie würde es ebenso nicht gutheißen, weil sie halt nur das Beste für mich will, das zu bekommen. Matthias, spielen wir es mal durch. Wenn du das jetzt deinen Eltern erzählen würdest, was glaubst du, was die erste spontane Reaktion wäre? Ich glaube, ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber ich glaube, sie würden erstmal lachen und würden denken, das wäre ein Spaß. Okay, aber dann würdest Sie würden die erst richtig verstehen, würden die erst richtig verstehen, dass das ist kein Spaß. Dass es ernst gemeint ist. Und dann, wenn sie es kapiert haben, dass es ernst ist, was glaubst du, was die dann sagen? Wir würden uns erstmal zusammensetzen, Familienrat, nur eben ohne meine zwei Geschwister. Und dann würden wir darüber reden, aber was dabei rauskommen würde, weiß ich nicht. So eine Situation gab es eigentlich noch nicht. Hättest du Angst, dass dein Vater dich zum Beispiel schlägt? Nee. Das nicht? Ich glaube, er wird mich irgendwie grob anpacken, also so an der Schulter, vielleicht so ein bisschen schütteln, wissen Sie? Ja, klar, das ist mir schon klar. Aber nicht so, dass es wehtut oder dass es gewalttätig ist, nur so nach dem Motto, ist hier bei Sinn, was du da tust oder so. Und meine Mutter auch nicht. Ja, seid ihr beiden, ist das eure erste Beziehung jeweils? Nee, eigentlich nicht. Also bei mir ist das so die erste richtige, die auch zählt. Und war für dich dann, Valeria, Matthias auch der erste Junge, mit dem du geschlafen hast? Bitte, ich hab's dir nicht verstanden. Ich habe gefragt, ob für dich, Valeria, der Matthias auch der erste Junge ist, mit dem du geschlafen hast. Ja. Ja. Ja, das haben wir auch erst irgendwie spät entschieden. Also wir wollten uns da beide sicher sein. Dass ihr euch auch genügend gern habt und dass man erst dann den Schritt... Also deswegen haben wir auch erst halt relativ... Also wir haben eigentlich schon relativ früh miteinander geschlafen, aber wir wollten uns halt wirklich sicher sein, dass das so für uns beide das erste Mal ist. Valeria, deine Mutter weiß, dass du die Pille nimmst? Ja. Das heißt, deine Mutter geht davon aus, dass ihr beiden auch miteinander schlaft? Naja, also meine Mutter meinte eher so, für die ist halt so, so vorsorglich. Ach so. Also, verstehe. Fürsorglich. Die macht das eher so. Fürsorglich und so vorsorglich. Ja, ich verstehe schon. Im Sinne von beiden Worten, vorsorglich und fürsorglich, ja. Oh je, ihr beiden, jetzt habt ihr wirklich ein großes Problem. Das ist euch auch klar, ne? Das, was man auch nicht einfach so wegwischen kann. Einmal seid ihr wirklich extrem jung, beide 14 Jahre alt. Dann kommt ihr aus verschiedenen Elternhäusern und dann seid ihr untereinander auch noch uneins. Matthias ist eher dafür, das Kind abtreiben zu lassen und Valeria tendiert eher in die andere Richtung. Ja. Ich finde gut, dass ihr angerufen habt. Ich kann euch natürlich hier, und das darf ich auch gar nicht, und das würde auch weit über meine Bereiche hinausgehen, kann euch keine Beratung geben in dem Sinne, macht dieses oder macht dieses, Kind ja oder Kind nein, das kann ich nicht. Mhm. Aber ich kann euch sagen, und ich appelliere auch da an euch, dass ihr das jetzt auch ganz schnell macht, sucht so schnell wie möglich eine Beratungsstelle auf. Okay. Wo eine Beratungsstelle in eurer Umgebung ist, eine gute Beratungsstelle, das werden wir euch gleich noch sagen. Das heißt, meine Psychologin ruft euch nochmal an und wird euch das sagen. Ja, okay. Darüber hinaus, und das werdet ihr aber dann in der Beratung oder auch in der Beratungsstelle besprechen werden müssen, werdet ihr eure Eltern einweihen müssen. Das müsst ihr. Also, Ja. Naja, früher oder später müssen sie es ja sowieso erfahren, ne? Aber ich würde erstmal den Schritt gehen, geht erstmal in eine Beratungsstelle. Da sitzen Fachleute, die kennen solche Fälle und dann könnt ihr genau besprechen, wie ihr das denn macht. Vielleicht kommen die Eltern mit in die Beratungsstelle, dass ihr nicht alleine seid und dass ihr keine Angst haben müsst, also wie auch immer. Aber das Ziel muss sein, dass natürlich alle eingeweiht werden. Ihr seid erst 14 Jahre alt. Das kann man jetzt nicht einfach irgendwie so unter der Hand lösen, das Problem. Mhm. Ihr beiden, jetzt bitte ich euch aufzulegen. Und dann wird euch meine Psychologin, die Magdalena, anrufen, euch noch ein paar Sachen erklären und auf jeden Fall auch eine Beratungsstelle an die Hand geben, wohin ihr euch wenden solltet. Okay. Ja? Okay. So. Gut, danke. Also gut, dass ihr angerufen habt. Ihr seid einen kleinen Schritt jetzt weiter und dann hoffe ich, dass die richtige Entscheidung gefunden wird, wobei die extrem schwer ist. Das ist mir schon klar. Okay. Matthias, Valeria, alles Gute wünsche ich euch beiden und ihr legt jetzt bitte auf, ja? Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Freie Themennacht heute. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann meldet euch oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist David, 26. Hallo David. Ja, moin Domian. David. Verstehst du mich gut? Sehr gut. Schön, dass du da bist. Okay. Und was geht's? Ja, bei mir ist es so, dass ich unter schrecklichen Depressionen leide. Depression? Und ja, der Grund dafür ist, dass ich noch nie eine Liebesbeziehung hatte und dass ich seit 2 Jahren in eine Arbeitskollegin verliebt bin. Ui, noch nie eine Liebesbeziehung hattest du? Mm-mm. Noch nie? Nee. Und, hattest du denn schon mal, hattest du schon mal eine sexuelle Erfahrung? Nur für Geld. Nur für Geld? Mhm. Ja. Gut, aber hast dann schon mal mit einer Frau geschlafen? Ja, also ich bin 100% hetero, das weiß ich. Ja. Und auch so ganz normal. So, und jetzt seit 2 Jahren in eine Arbeitskollegin verknallt. Ja. Erzähl mal ein bisschen Problem, über die. Ja, das Problem war da halt, dass die, soll ich sagen, ein bisschen einsam war und die hat ja quasi mich klar gemacht. Also mein Problem ist, dass ich halt nicht so auf Frauen zugehen kann. Also ich gehe schon gerne weg im Diskurs und so weiter. Aber wie, die hat dich klar gemacht, was heißt das? Ja, also wir haben dann gesagt, ja, gehen wir doch mal abends weg, im Club und so. Mhm. Und haben wir jetzt miteinander getanzt irgendwie. Und ja, und dann haben wir uns halt geküsst. Ja, ist doch super. Ja, nee, eben nicht. Nee. Das Problem ist, dass die ja dann davor ich ja schon gebeichtet habe, dass ich in sie verliebt bin. Mhm. Ach so. Und sie hat trotzdem halt mit mir umgeknutscht, sag ich mal. Und ja, ein paar Monate später hat sie dann festgestellt, dass sie nur auf Frauen steht. Ach du je. Ach du je. Ja. Ach so du je. Blödes. Das ist aber wirklich absolut schief gelaufen. Das ist richtig doof. Ja. Ah, ihr habt in der Disco rumgeknutscht. Ja. Ja, ist okay. Ist denn danach gar nichts mehr weiter dann passiert? Habt euch nicht mehr getroffen? Ist nicht mal irgendwie noch was Intimes geschehen? Das Dumme ist halt dabei, wir haben es halt irgendwie so beschlossen, dass wir weiterhin Freunde bleiben. Nach dem Knutschen? Ja. Warum? Warum? Da hattest du vorher gebeichtet, dass du in sie verliebt bist. Ihr geht aus, ihr knutscht. Da hätte ich das Gefühl gehabt an deiner Stelle, jetzt geht's aber los. Wieso bleibt man dann Freunde? Keine Ahnung, weil ich war ja quasi dann machtlos Und sie hat mich dann quasi so als Freund gehalten. Ich vermute mal, dass die das schon irgendwie gewittert hat und die dir das so signalisiert hat. Moment, ich will jetzt nicht noch weitergehen. Kann das sein? Ja. Ja, ja. Ja. Das war halt so auf Spaß von ihr. Ja. Weil sie steht ja eh nicht auf Männer. So, und das ist jetzt raus. Jetzt hat sie zu dir gesagt, sie ist lesbisch, steht auf Frauen und damit hast du keine Schnitte mehr. Richtig. Wie fühlst du dich dabei? Schissen. Weil das Problem ist ja, dass ich keine anderen Frauen kennenlerne. Mhm. Da sind immer meine Gedanken immer noch bei ihr und das jetzt seit 2 Jahren. Wie lange liegt das jetzt zurück, dass sie zu dir gesagt hat, ich bin lesbisch? Naja, so direkt habe ich dann gemerkt, dass sie eine feste Freundin hatte. Und ich will es zeitlich nur begreifen. Wie lange liegt das so zurück? Das war im Juli. In diesem Jahr? Nee, nicht in diesem Jahr, im Jahr davor. Ach so, echt? So lange liegt es schon zurück und du weinst dieser Sache immer noch nach? Ja, nein, doch. Ja, das ist völlig falsch. Damit, ja, ich weiß, aber damit ich hältst, weiß nicht, was ich, ich, ja, weiß nicht, was ich machen kann. Ja, indem du dagegen voll verzweifelt. Ja, ist mir schon klar. Und der Dumme ist, ich sehe die ja immer wieder und wir sind immer noch Freunde und ja, bla bla bla. Ja, aber, klar. Aber vielleicht aber kannst du, vielleicht ist das auch so eine Sache, dass du dich jetzt in deiner Inaktivität ausruhen kannst, weil du ja noch immer verliebt bist in die. Das kommt dir ja eigentlich ganz zu Pass. Du brauchst dir jetzt dich ja nicht in den Arsch zu treten im Moment, um was Neues kennenzulernen. Natürlich. Ja, tust du das? Bist du auf der Suche nach anderen Frauen? Ja, aber es funktioniert ja nicht. Ja. Und es behindert mich nur. Wo, wie diese suchst Gefühle du? Für diese Frau. Ja, wo und wie suchst du denn andere Frauen? Wie versuchst du Frauen kennenzulernen? Ja, ich gehe weiterhin abends weg irgendwie in Clubs oder sowas, aber das klappt ja nicht. Ich wenn ich jemand anspreche, dann kriege ich nur eine Abfuhr und dann bin ich enttäuscht und hab keinen Bock mehr und gib's auf. Kann ich verstehen. Wie siehst du denn aus? Was? Wie siehst du aus? also wenn du mich sehen würdest du sagen, gut. Ja. Ja, also das Problem ist, ich bin halt nur 1,72. Ja gut, das ist ja nicht schlimm. 1,72. Ich wiege 66 Kilo. Ja. Ich habe kurze blonde Haare. Hast du eine nette Stimme? Danke. Ja. Ansonsten eigentlich keine Auffälligkeiten. So. Ja. Ich bin ziemlich hell als, durchaus normal, so gut aussehender, durchschnittlicher Typ. Bestimmt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es daran liegt. Also, David, das allererste muss sein, dass du dir verbietest. Du musst es dir in Gedanken verbieten, immer, sobald ein Gedanke an diese Frau hochkommt, pitch-patt im Gehirn, weg damit. Nicht an die Frau denken. Ja, ich weiß, aber da gibt's ein Problem, was ich dir ja immer wieder sehe. Ja. Immer wieder auf den Weg. Ist mir klar. Das ist natürlich bitter. Es geht immer wieder in die Wunde rein, ist mir auch klar. Aber das ist ja nicht zu umgehen, dass du die siehst. Das ist ja dein Arbeitskollege. Du kannst ja nicht deshalb kündigen. Ja. Das macht mich wahnsinnig. Ja, verstehe ich. Also, das, was ich gerade sagte, bezieht sich jetzt nur auf deine Zeit, wo du sie nicht siehst, dass du dann zumindest nicht auch noch an sie denkst. Die ist nichts für dich, die geht einen anderen Weg und dann ist es ja völlig sinnlos. So, und parallel dazu kann ich dir nur sagen, versuch es immer und immer und immer und immer und immer wieder neu. Geh aus, geh ins Netz, in irgendwelche Dating-Lines oder was auch immer. Sei aktiv, das ist das Einzige, was man machen kann. Mehr gibt's nicht. Das sage ich mir selber, aber irgendwie bringt nie was und ich bin ja schon 26. Naja, schon. Mensch, ich habe hier schon mit 46-Jährigen gesprochen, die hatten noch nie eine Liebe. Ich sag dir, dann ist es gravierend, dann ist es krass, dann habe ich auch keine Hoffnung mehr. Bei dir habe ich voll die Hoffnung, dass es klappt. Du bist ein netter Typ, also das würde dem Teufel zugehen, wenn das nicht irgendwann funktioniert. Du darfst das dich nur... Ich schon seit Jahren, aber ich weiß einfach nicht weiter. Du musst einfach... Nicht. Ja, aber das hilft gar nichts. Weißt du, wenn du jetzt jammerst und dich in die Ecke legst, passiert überhaupt nie wieder was. Ich weiß, aber... Du musst immer wieder ran. Und immer wieder es versuchen. Nur so funktioniert. Kann es sein, dass ich einfach meine Erwartungen irgendwie runterschrauben muss? Oder so? Ich weiß nicht, ob du... Ich krieg auch nichts, wenn ich dann zu einer Frau gehe, die ja ein bisschen korpulenter ist und dann merkt, das klingt einfach nicht. Nein, du musst an die Frauen ran, die dir auch gefallen, alles andere ist Quatsch. Ja, ja. Okay, das ist Quatsch. Ja, das ist Quatsch, finde ich auch. Okay. Ich sag dir, wenn ich so in mein Leben zurückgucke, es gab auch manchmal Phasen, wo ich jahrelang gebaggert habe. Wirklich. Und dann, ich kann dich so gut verstehen, dann ist man zwischendurch auch, dann denkt man, ich habe keinen Bock wieder irgendwo in der Disco rumzustehen und zu sagen, nein, danke, und zu hören, nein, danke oder sowas. Ja, und jetzt hast du wieder deine Zeit da vergeudet. Genau, und wieder nichts. Aber wenn du zu Hause im Bett liegst und Fernsehen guckst, passiert erst recht nichts. Das stimmt. Also, man hat die einzige Chance, man muss raus ins Leben, man muss aktiv sein und irgendwann knallen die Korken, ich sag's dir. So, die eine verbannst du aus deinem Kopf. Okay. Solange das irgendwie möglich ist. Und auf der anderen Seite, jetzt ist das Wochenende vor der Tür, du bist morgen geschniegelt und geputzt, bist du in der Disco, okay? Okay. Mein Lieber, ich wünsche dir viel Glück, alles Gute. Okay, danke. Tschüss, ciao. Ciao. 0800 220 5050. Heute sind wir aber jung. Hier ist Jan. Jan ist 15. Hallo Jan. Hallo Domian. Hallo Jan. 15, stimmt das? Ja, stimmt. Gerade erst geworden. Mhm. Anfang Oktober. Mein Lieber, weswegen rufst du an? Ich habe schwere psychische Probleme zu Hause. Also zumindest, ja. Erzähl mal, warum? Ich habe keine Ahnung, warum. Das wüsste ich ja gerne, aber... Nee, beschreib mal die psychischen Probleme, die du hast. Das ist schwierig zu erklären, aber ich sag mal so, es ist halt vieles eingeschränkt jetzt schon. Also Fußballtraining gehe ich fast gar nicht mehr. Ja, warum? Weil du dich wie fühlst? Es hört sich dumm an, aber ich habe irgendwie Angst vor der Angst. Mhm. Also ich kriege dann halt so eine Panikattacke und dann habe ich wie so ein Blackout, ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Also sozusagen wie so ein kompletter Neustart halt. Also früher hast du gerne Fußball gespielt? Ja, für mein Leben gerne, heute auch noch, aber... Aber es geht nicht. Es geht schon, aber dann... Mhm. Ja, ist halt schwer. Wo noch? Wo merkst du es noch, dass es so schwer ist? Schule. Gehst du denn immer noch in die Schule jeden Tag? Ich bin oft krank. Wie lebst du? Bei deinen Eltern in einer ganz normalen Familie oder wie? Nur bei meiner Mutter. Und wo ist dein Vater? Der wohnt woanders. Hast du Kontakt mit dem Vater? Wenig. Hast du noch Geschwister? Eine Halbschwester. Und die wohnt auch bei euch mit in der Wohnung? Nein, die wohnt in Japan. Wo wohnt die? In Japan. In Japan? Oh. Ja. Seid ja eine multinationale Familie. Also mehrere Nationalitäten. Ja. Wenn du so viel krank bist in der Schule, was sagst du dann in der Schule? Oder was denken die Lehrer, warum du nicht kommst? Mein Klassenlehrer hatte mich damals mal rausgezogen, dem hatte ich das dann auch erzählt. Er hatte zumindest damit Verständnis, weil ich hatte ja vor 2 Jahren hatte ich ja die Schule gewechselt. Weil es einfach nicht mehr ging. Mhm. Also ich war auf einer Realschule und die habe ich dann ziemlich in der 7. Klasse in den Boden gehauen. Und jetzt die Lehrer, was glauben die, wenn du nicht da bist? Also mein Klassenlehrer hat mich ja rausgezogen schon mal, weil ich hatte über 100 Fehlstunden hatte ich letztes Jahr schon. Boah. Ja, sag mal, was denken die denn, was du hast? Was glauben die? Was glaubt der Lehrer? Also mein Lehrer hatte erst gedacht, ich würde die Schule einfach schwänzen. Also, dass ich gar keinen Bock drauf hätte. Und dann hat er halt schon mit meiner Mutter gesprochen und was weiß ich halt. Und dann, ja. Glaubst du denn, dass der das kapiert, dass das ein seelisches Problem bei dir ist? Ja, das hat er jetzt verstanden. Er hat mich halt gefragt, was die Gründe dafür sind, aber ich... Die weißt du ja selbst nicht. Ja, das ist halt dann ein bisschen schwer zu erklären halt. Verstehe. Was sagt denn deine Mutter? sie denkt nicht so drüber wie ich. Halt, sie denkt halt, das ist nicht so schlimm. Aber die kriegt doch mit, wenn du nicht in die Schule gehst, wenn du ziemlich traurig zu Hause so rumhängst. Ich und meine Mutter verstehen uns nicht sehr gut. Ach so. Streitet ihr oft? Ja, sehr oft. Über was streitet ihr denn? Ach, es gibt tausend Gründe. Auch wenn ich das Mittagessen nicht aufesse oder so, dann fangen wir auch heftig an zu streiten. Mhm. Also immer so Alltagssachen, manchmal auch Kleinigkeiten. Ja. Was machst denn du so, wenn du alleine zu Hause bist? Ich sitze viel vor dem Computer. Und was machst du da? Ablenken halt. Rumsurfen? Ja, ist halt... Ja. Sozusagen, ja. Hast du Freunde? Ja. Aber mit denen kann man da nicht drüber sprechen, das ist das Problem. Ist klar, die sind wahrscheinlich so in deinem Alter und da kapiert man das noch nicht so richtig, wenn der andere... Ja, ich finde, die sind noch nicht so weit dafür, dass man mit denen einfach mal vernünftig drüber sprechen kann, ohne dass daraus ein Spaß wird oder sowas. Ach so, ohne dass daraus ein Spaß wird, meinst du? Ja, ich sag, viele nehmen das halt nicht ernst oder so. Jetzt bist du gerade 15 geworden, hast du gesagt. Ja. Seit wann hast du das schon? Seitdem ich 11 bin. War da irgendwas? Ist da irgendwas Schlimmes in deinem Leben passiert, als du 11 warst, so ungefähr um die Zeit? Die Zeit ist damals meine Schwester weggezogen, aber... Ach, damals, da als du 11 warst, ist deine Schwester weggezogen? Mhm. Ist die älter als du? Die ist jünger. Und wie hast du dich mit der verstanden? Sehr gut. Was war denn das für ein Gefühl, als die dann weggezogen ist? Absturzgefühl. Oh, also das hat dir sehr zu schaffen gemacht. Ja, weil für mich war das halt, sag ich mal, ein Standard. Mhm. Also das war ganz wichtig, dass sie da war und das war ein Teil der Familie, die Schwester. Mhm. Ich habe mich halt da immer wohlgefühlt, habe immer Spaß gehabt. Mhm. Aber guck mal, dann kann man das doch schon mal ganz gut verstehen, dass du bist offensichtlich ein sensibler Typ, der sehr feinfühlig ist und wenn dann so etwas passiert, da ist ja eine ganze Säule aus deinem Leben weggebrochen. Warum ist die Schwester eigentlich weggegangen nach Japan? Also mein Vater hatte halt eine neue Frau gefunden, die haben auch dann geheiratet und dann haben die sich halt geschieden und dann ist sie erstmal nach Düsseldorf, da gibt's ja so, da sind ja halt viele Japaner und was weiß ich. Und dann hat sie halt auch das Sorgerecht bekommen und dann durfte mein Vater sie halt jedes zweite Wochenende abholen. Ach so. Dann ist er, ja. Und dann hat er mich halt auch immer abgeholt. Und dann sind wir halt immer irgendwo hingefahren, sag ich mal, zum Moviepark oder sowas halt. Und das ist dann, fällt dann alles flach danach? Ist alles flach gefallen danach? Gibt's heute nicht mehr sowas? Ja, jetzt bin ich froh, wenn ich ohne Probleme vor die Tür gehen kann. Mhm. Dann habe ich das richtig verstanden, ist dein Vater Japaner? Nein, die Mutter ist. Die Mutter, ach so. Okay. Mein Vater ist Deutscher. Mhm. Also, das kann ich jetzt schon ganz gut verstehen. Jetzt ist natürlich die Frage, und das muss eigentlich auch deine Mutter, müsste das machen. Da müsste man sich jetzt hinsetzen und muss überlegen, was machen wir jetzt mit Jan? Er ist traurig, er sitzt zu Hause, er würde gerne Fußball spielen, geht aber nicht, weil er Angst hat vor der Angst. Ja, ich spiele ab und zu noch Fußball, also zu den Spielen gehe ich, aber Training geht für mich irgendwie gar nicht. Ja. Und in Therapie bin ich ja auch schon. Ach, du bist in Therapie? Ja, seit 3 Jahren schon. Oh, und das nutzt nichts? Ich war auch schon beim Heilpraktikanten und hatte Medikamente bekommen. Aber jetzt bist du bei einem richtigen Psychologen oder wo bist du? Jugendpsychologen, ja. Jugendpsychologen? Ja. Was ist denn das für ein Typ? Ja, es ist eine Frau halt. Okay, wie ist sie drauf? Kann man mit der reden? Ja, wir reden sehr viel, aber ich bin halt ein Mensch, der nicht so viel drüber redet halt. Och, aber hier erzählst du ganz viel schon. Ja, ich vertraue halt nicht jedem. Das dauert auch ein bisschen, bis ich dann halt... Verstehe. Das heißt, so ganz warm bist du mit dieser Frau noch nicht geworden? Ja, auch nach 3 Jahren nicht. Und jetzt ist es halt dann ein bisschen rausgekommen halt. Wie meinst du, ist es ein bisschen rausgekommen? So langsam fange ich darüber zu reden, aber komme ich damit nicht so wirklich klar. Weißt du, du hast natürlich nur eine Chance, Jan, wenn du wirklich offen sprichst. Wenn man quasi... Ja, das ist aber das Problem auch. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Das ist auch leichter gesagt als getan manchmal. Das hat auch ganz viel damit zu tun, wer einem gegenüber sitzt. Da gebe ich dir recht. Ich habe auch, ich kenne auch, habe auch schon mit Ärzten zu tun gehabt oder so. Da hätte ich auch nicht gerne gesprochen, weil einfach die Chemie nicht so stimmte zwischen uns beiden. Ja, oder letztens musste ich halt ins Krankenhaus. Mhm. War der reinste Horror für mich. Krankenhaus? Die Übernachtung da. Weswegen? Zwei Tage war's. Worauf bezogen jetzt? Ja, weswegen musstest du ins Krankenhaus? Ich hatte eine Magen-Darm-Spiegelung. Ach so. Mhm. Aber du hattest keine Erkrankung wirklich? Ja, doch, ich hatte halt eine Entzündung im Darm. Ach so. So, da frage ich mich jetzt gleich, ist mein erster Gedanke, hat das nicht auch irgendwas mit der Seele vielleicht zu tun? Vielleicht hängt das alles miteinander zusammen. Ich steigere mich oft in Sachen rein und dann kriege ich richtig Fieber, werde blass. Ja, ja, genau, genau. Übelkeit. Also, Jan, eigentlich müsstest du, da müsstest du mit deiner Mutter reden, ob man da irgendwas machen kann. Ideal wäre es, wenn du zu einem anderen Therapeuten gehst. Ich glaube, wenn du nach 3 Jahren mit der nicht warm geworden bist, dann ist es das nicht. Dann müsstest du einen anderen Menschen haben an deiner Seite. Ja, das läuft ja jetzt auch Ende des Jahres ab. Mhm. Jetzt werde ich dich gleich mal mit meiner Psychologin verbinden. Das ist heute Nacht die Magdalena. Die kann dich mal ein bisschen beraten, wenn du dann einen neuen Psychologen kennenlernst, auf was du da so achten solltest, damit das dann diesmal, wenn du mit einem neuen zu tun hast, damit das dann auch funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich hatte ja damals schon so ein Problem, da habe ich ja komplett blockiert. Und da habe ich gesagt, ich will das gar nicht machen. Das glaube ich dir nicht. Du rufst hier an und unterhältst dich hier in aller Öffentlichkeit mit mir und du sprichst sehr gut und sehr offen. Das sagt mir, weißt du, was mir sagt das, dass du was verändern willst in deinem Leben, weil du ein schöneres Leben führen möchtest als das, was du bisher hattest. Sozusagen Kacklem. Ich habe, glaube ich, ein bisschen Zeit jetzt schon verspielt. Genau. Also, du musst reden und du musst alles offenlegen und du musst streng sein bei der Auswahl deines Psychologen. Wenn dir der nicht gefällt, sag es. Das Recht hast du. Würde ich mich gar nicht darauf einlassen, wenn ich da ein schlechtes Gefühl hätte. Ja, ich sollte ja damals schon auf eine Privatschule gehen, halt wo so Leute halt sind, aber das wäre nichts für mich gewesen, weil dann wäre ich ja komplett eingeschränkt gewesen. Ja, ja. Mein lieber Jan, jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst zurückgerufen von Magdalena. Und die berät dich dann noch ein bisschen eingehender weiter. Ich hoffe sehr und wünsche es dir von Herzen, dass es dann doch bald etwas mehr bergauf geht. Ich hoffe. Und dass du ja Spaß hast am Fußballspielen und was hast du denn für Berufsträume? Ja, mit Computer halt, IT. Irgendwas IT, okay. Ja. Wisst ihr, dafür lohnt es sich doch, sich anzustrengen, dass es irgendwann klappt. Ja, ich hoffe, dass ich das schaffe. Ja, klar. Jan, du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Ja, schönen Abend. Toi, toi, toi, alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Das war der Jan und wir haben 1:34 Uhr und das ist eine gute Zeit, euch zu sagen, was wir nächste Woche für ein Thema machen in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Das Thema heißt übersinnliche Erlebnisse. Ich bin hochgespannt, was ihr mir erzählen werdet. Ich möchte nämlich gerne mit Leuten reden, die schon mal etwas erlebt haben, was man mit Vernunft, mit Ratio nicht erklären kann. Ich sag mal ein paar Stichworte. Also Vorahnungen, Geistererscheinungen, Spuk, Telepathie, Hellsehen oder Jenseitskontakte und. Da gibt es ja eine ganze Menge. Übersinnliche Erlebnisse. Wer von euch hatte schon einmal ein übersinnliches Erlebnis? Und was hat dieses übersinnliche Erlebnis mit euch gemacht? Ihr könnt euch anmelden unter domian@wdr.de. Nächste Woche unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, übersinnliche Erlebnisse. Jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht heute am Freitag. Und ich bin verbunden mit Manuela, die ist 53. Hallo Manuela. Ja, hallo Domian. Manuela, um was geht's denn bei dir? Ja, und zwar habe ich im Januar 2010 mit dir gesprochen schon mal. Ja. Und zwar hat sich da mein Vater aus einer Uniklinik aus dem Fenster gestürzt, hat sich da das Leben genommen. Ja, du hast eine sehr schlechte Leitung, es rauscht sehr. Ja, ich weiß. Ich glaube, ich brauche mal ein anderes Telefon. Ja. Ja, und zwar geht bei uns seitdem in der Familie drunter und drüber. Meine Schwestern sind besser drüber weggekommen, aber ich habe Angstzustände. Ich bin seit 2,5 Jahren, also seitdem bin ich in therapeutischer Behandlung. Ich sage nochmal, falls das gerade nicht richtig verstanden wurde. Dein Vater ist damals in der Klinik aus dem Fenster gesprungen. Ja, richtig. Er hat sich das Leben genommen. Mhm. Weil man vermutet hat, er hatte Speiseröhrenkrebs. Ja. Aber nach dem Tod hat man festgestellt, er hatte doch keinen. Umso tragischer war die ganze Geschichte, ja. Richtig, richtig. Mhm. Und ich war auch so seine Bezugsperson. Meine Mutter ist einmal blinden, weil sie Diabetikerin ist. Mhm. Sie kann auch nicht richtig laufen. Sie hat Polyneuropathie in den Beinen. Mhm. Und ich war in der Uniklinik, war ich allein da jeden Tag. Also jeden Tag bin ich dann mit dem Auto, mit der Bahn und dann mit der Straßenbahn gefahren. Mhm. Emanuele, ich mache mal folgenden Vorschlag. Das ist mir zu verrauscht. Ja. Wir wählen dich mal nochmal an oder wenn du vielleicht ein anderes Telefon hast, dann reden wir gleich weiter. Das ist für alle Beteiligten besser. Ja, gut. Ja? Ja, okay. Dann legst du bitte auf und wir wählen dich gleich nochmal an. Ja. Okay. Dann machen wir jetzt weiter mit der Nicole. Und Nicole ist 33. Hallo, Nicole. Ja, hallo. So, das klingt doch klar. Guten Morgen. Guten Morgen, Nicole. Du bist 33, hatte ich gesagt. Ja. Genau, richtig. Um was geht's denn bei dir? Also ich habe eine Dysphagie. Das ist eine Schluckphobie, eine sogenannte. Mhm. Und ich muss jetzt demnächst auch ins Krankenhaus nochmal. Also, Erklär noch mal ein bisschen, eine Schluckphobie. Das heißt, du hast Angst davor, einfach zu schlucken? Ja, nee, nicht einfach zu schlucken. Also es geht eigentlich mehr oder weniger um das Essen. Das Essen ist eine Katastrophe für mich. Also Speichel, so kannst du schon normalerweise... Ja, Speichel geht schon, das ist schon okay. Aber alles, was festhalt ist, was verkaut werden muss, das geht im Moment überhaupt nicht mehr. Also ein Apfel oder ein hartes Stück Brot. Apfel, weißt du, wie lange ich keinen Apfel mehr gegessen habe und ich sehe mich so nach diesem gottverdammten Apfel und das geht absolut nicht. Was ist denn, wenn du so einen Apfel oder sagen wir mal ein Schwarzbrot im Mund hast, was hart ist? Was, beschreib mal, wie das dann... Das ist eigentlich das, was die beiden schon vor mir erklärt haben. Also es ist eine Angst. Eine richtige Panik von einer Richterskala von 1 bis 10, die 10, richtige Panik, Angst halt zu ersticken, ne? Weil man hat dann auch, wie beiden das ja auch gerade so schön erzählt haben, Angst vor der Angst und deswegen vermeidet man natürlich auch. Ich habe allerdings damals auch schon Therapie gemacht, also wie lange hast du denn das schon, diese Phobie? Oh, diese Phobie habe ich jetzt seit also ich hatte die früher schon gehabt mal, aber nicht so extrem. Da hatte ich die nur ganz, ganz leicht. Da hatte ich eher Panikattacken so und eine Depression. Da war ich 20. Mhm. Da bin ich auch in eine Klinik reingekommen und das hat mir super gut geholfen. Mhm. Ich habe da innere Kindarbeit, Familienaufstellungen und solche Sachen gemacht und habe dann auch meine Kindheit aufgearbeitet und das war das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist, auch wenn es sehr schmerzhaft war. Aber so krass, wie du es jetzt hast, wie lange hast du das schon so? Ja, jetzt auch wieder so seit 2 Jahren. Das kam schleichend, das ist ja ein schleichender Prozess, ne? Mhm. Also das ist auch wieder ausgelöst worden durch etwas. Ich weiß auch genau, worum es da geht, ne? Also durch was ist es denn ausgelöst worden? Na, ausgelöst war es damals, mein Vater lag im Sterben. Mein Vater war hochgradiger Alkoholiker und ich habe den 4 Monate begleitet. Mhm. Es war... Also das war vor 2 Jahren? Nee, das war vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren. Das fing vor 3 Jahren halt an, als mein Papa halt gestorben ist. Und das war sehr, sehr schwer. Also kannst du es direkt daran festmachen, als der Vater gestorben ist? Nee, nicht direkt danach. Also das war so eine... eine Reihe von mehreren Sachen aufeinander. Also bei meinem Vater ging es mir noch gut. Mhm. Da war ich auch noch ziemlich stabil. Ich hatte auch gar nichts da gehabt. Danach habe ich mich dann von meinem Ex-Mann scheiden lassen. Wir waren 15 Jahre zusammen. Das war quasi mein erster Mann. Mhm. War der zweite Verlust. Und danach kam dann eine Fehlgeburt. Oh je, da hast du und aber... Und nach der Fehlgeburt war dann... ich habe dann einen neuen Partner kennengelernt und ich war glücklich. Und aber da war die Kraft erschöpft. Da waren 3 so harte Einschnitte im Leben passiert. Die ganze Zeit war ich eigentlich stabil. Ich habe auch keine Angstzustände, keine Depression. Mhm. Also das halte ich alles. Das ist alles auch, also ist jetzt, alles gut. Die ist zurückgekommen. Mhm. Jetzt nochmal zum Praktischen. Du kannst solche harten Sachen gar nicht mehr essen. Mhm. Was isst du denn überhaupt? Ja, Kartoffelpüree, Babygläser. Ach so, alles so ganz so Matsche. Joghurt. Mhm. Trinken kannst du... Trinken geht alles. Problemlos. Ja. Du kannst aber nichts Hartes, kein Gemüse, mm-mm, kein Obst, kein Fleisch, kein Steak, kein... Mm-mm. Kannst du Fritten essen? Mm-mm. Pizza? Mm-mm. Nee, natürlich nicht. Pizza ist ja auch hart, da ist ja auch... Mm-hmm. Ich vermute mal, dass du ziemlich rank und schlank bist, oder? Also ja, ich war eigentlich schon immer ziemlich zierlich, aber jetzt mittlerweile ist es jetzt halt so, dass ich halt zwischen 46, 47 Kilo habe. Mhm. Und ich habe jetzt halt auch gesagt, 1,63 bin ich ungefähr, ne? Ja. Und ich habe jetzt halt auch, ich bin ja in ärztlicher Behandlung, ist ja nicht so, dass ich es nicht weiß, auf woran es liegt, aber man macht sich natürlich auch selber was irgendwo vor. Man denkt immer, man kriegt das alleine irgendwie doch schon hin. Mhm. Denkt man natürlich immer auch bei solchen Sachen und irgendwas. Genau, richtig. Aber es ist der falsche Weg. Also ich habe viel zu lange gewartet. Mhm. Ich merke auch, dass ich Mangelerscheinungen jetzt habe mittlerweile. Und Wie lebst du denn zurzeit? Alleine? Ja, ich habe mich vor 8 Wochen von meinem Freund getrennt. Ja. Da gab es ganz, also ich hatte halt dann nochmal eine zweite Fehlgeburt. Mhm. Und da gab es ganz viel Ärger mit seiner Familie. Die haben uns das Leben richtig zur Hölle gemacht. Mhm. Ja, und wir haben uns eigentlich getrennt, damit es mir besser geht, weil er auch gesehen hat, dass es gar nichts mehr ging. Mhm. Und gut. Fehlgeburt assoziiere ich gerade, Krankenhaus, man ist körperlich angeschlagen und so weiter. Das heißt, du kannst auch keine Tabletten nehmen. Nein, ich kann absolut keine Tabletten nehmen. Es geht nur, Säfte gehen nur. Mhm. Oder und Spritzen dann, wenn's... Oder Spritzen, ja, aber mittlerweile ist es ja auch so, der Körper, ich habe sowieso viele Allergien vorher schon gehabt und dadurch, dass natürlich auch die Ernährung, die ist ja total, mein ganzes Immunsystem ist ja alles total aus dem Gleichgewicht. Ja, und du nimmst auch gar keine Ballaststoffe zu. Eben, gar nichts. Ja. Ne? Du sagst, dass du im Moment in therapeutischer Behandlung deswegen bist? Ja. Bei einem Psychotherapeuten? Oder wo? Ja, also ich habe einmal, einen Psychiater natürlich, wo ich hingehen kann, ne? Aber der fragt mich, ob ich Tabletten will. Ich will keine Tabletten, ne? Weil das ist ja nur eine Krücke und das möchte ich absolut nicht, davon halte ich auch nichts. Bei einem Psychologen bin ich dann halt noch. Also das ist allerdings, wird von der Krankenkasse nicht bezahlt. Warum nicht? Das ist keine normale Gesprächstherapie, sondern das ist halt eine Körpertherapie. Die ist halt nicht anerkannt nach deutschem Recht. Mhm. Es gibt verschiedene Therapien, tiefenpsychologische Sachen, wo man was auch verhaltenstherapeutisch, ne? Das, was ich jetzt in der Klinik mache, wird Verhaltenstherapie sein, dass ich wieder lerne zu essen. Du gehst jetzt in eine Klinik? Ich gehe jetzt in eine Klinik. Das nächste Woche Mittwoch habe ich, Vorstellungstermin in dieser Klinik und aber das ist doch schon mal der richtige Schritt, finde ich. Ich weiß, ja, aber nichtsdestotrotz ist natürlich, es ist alles verdammt viel und hast du dich mal ein bisschen schlau gemacht? Gibt es noch viele Menschen, die auch diese Erkrankung haben? Ja, also es gibt Menschen, die das haben. Es gibt Foren darüber natürlich ne? Man liest natürlich auch einiges, ne? Es gibt doch schon Menschen, die das halt haben. Aber es ist auch immer wieder, viele Menschen reden auch über diese Sachen einfach nicht, weil man... Mhm. Aber du warst ja wahrscheinlich in diesen Foren schon drin. Ja, war schon drin, ja. Gibt es irgendetwas, wo man sagt, das ist bei den meisten ähnlich, die Zusammenhänge, die Gründe sind ähnlich? Oder ist es bei jedem unterschiedlich, warum so etwas überhaupt entsteht? Also es können, also so eine Schluckphobie kann ja wirklich verschiedene Sachen oder verschiedene Ursachen haben. Es gibt wirklich Menschen, die Schlaganfälle gehabt haben, die sowas haben, okay. Ne, ist klar, ne? Mhm. Aber können natürlich auch psychosomatische Sachen sein. Mhm. Und ob das jetzt mit Verlusten zu tun hat oder ob das mit anderen Dingen aus der Kindheit oder wie auch immer von Missbrauch oder Unterdrückung oder wie auch immer. Also da gibt es verschiedene Biografien hinter. Jeder hat sein Päckchen und gab es in deinem Leben Missbrauch? Was meinst du jetzt mit direkten Verkehr oder was meinst du? Ich meine sexuell, dass dich als Kind beispielsweise jemand sexuell belästigt oder missbraucht hat. Also es gab eine Situation, wo ich sexuell belästigt wurde, ja. Wie alt warst du da? Ich war 10 Jahre alt gewesen. Und wer hat das gemacht? Das war ein fremder Mann gewesen. Mhm. Und der hat mich 2-mal aufgelauert. Draußen irgendwo? Ja. Was hat der mit dir gemacht? Der hat mich in so einem Seitenweg, hatte mich mit reingenommen. Das war bei uns an der Schule gewesen. Mhm. Und ja, ich bin halt in diesen Seitenweg, wollte ich reingehen und dann kam er mit dem Fahrrad halt rum und hat mich dann halt festgehalten und hat mir dann halt gesagt, dass er mir jetzt die Hose ganz langsam runterzieht und ja, dass er dann, ja, da alles Weitere machen möchte. Und da ist er dann aber gestört worden, weil eine Frau mit einem Hund kam und ja, ich war ziemlich erstarrt gewesen. Und das ist zweimal passiert? Zweimal der gleiche Mann, ja. Und zweimal gestört worden? Zweimal gestört worden, ja. Was ist beim zweiten Mal passiert? Das war das, wovon ich dir jetzt gerade erzählt habe, das war das zweite Mal. Beim ersten Mal war es direkt bei uns in, ja, vor einem Laden war das gewesen. Da hat er mich dann auch angesprochen, ob er mir einen Lutscher kaufen dürfte und ob er mich dann mitnehmen dürfte um die Ecke. Und da bin ich dann in den Laden reingerannt und hab Nein gesagt und dann ist er aber nochmal hinterhergekommen, hat dann nochmal gefragt gehabt, ne? Und dann hat die Verkäuferin dann aber reagiert und hat gemerkt, dass ich Angst hatte und... Naja, hat dich gerettet, sozusagen. Genau, richtig, ja. Nicole, ich finde sehr, sehr gut den Schritt, den du jetzt unternimmst und in die Klinik gehst. Ich möchte dich gerne aber auch noch von meiner Psychologin beraten lassen. Vielleicht kann sie dir den einen oder anderen Aspekt noch nennen, auf den du achten solltest oder vielleicht irgendetwas, was für dich noch von Interesse ist. Ja? Dankeschön. Gerne, dann legst du auf und die Magdalena ruft dich gleich an. Und ich wünsche viel, viel Glück und guten Erfolg in der Therapie. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne, auf Wiederhören. Tschüss. Alles klar, tschüss. So, jetzt warte ich da auf Manuela, die ist noch nicht da. Dann machen wir weiter mit Tobias und Tobias ist 24. Hallo Tobias. Hallo Dominan. Domian, nicht Dominan. Hab ich gesagt. Okay, also, ja. Das ist lustig, manche Leute sagen immer Dominan zu mir. Ach so. Das habe ich gerade so verstanden. Entschuldigung, habe ich es falsch verstanden. Tobias, um was geht's bei dir? Also, und zwar, ich stehe auf ältere, behaarte Frauen und habe halt leider nicht so die Möglichkeit, Leute in meinem Alter davon mitzuteilen, also darüber zu reden. Das glaube ich. Wie reagieren deine Jungs, wenn du denen das erzählst? Also, ich kann denen eigentlich gar nicht so erzählen, deswegen rede ich jetzt mit dir darüber. Ja. Und zwar, es geht darum, dass ich auf also ältere, ganz stark behaarte Frauen stehe. Ja, stopp, also was heißt ältere? Du bist 24, wie alt sind sie optimal für dich? Also so ab 55, ja, 50, 55. Echt? So alt, sage ich jetzt, also so weit von dir entfernt im Alter? Also ja, es hört sich komisch an, ist aber leider so. Ja, es gibt so bizarre Leidenschaften, das ist mir schon klar. Und die müssen behaart sein. Wo müssen die behaart sein? Also am liebsten wäre das halt unter den Achseln, intim und dass es bis ziemlich weit hinten an den Pobacken geht. Also darum stehe ich schon an den Beinen. Ja, ein bisschen Damenbart kann auch, ist auch genehm? Ja, aber das jetzt nicht so extrem im Gesicht. Ja, es ist schon sehr, sehr ein ungewöhnlicher Fetisch, den du da hast. Ja. Hast du denn schon mal so... Leute, also. Bitte? Es gibt nicht viele Leute. Ich habe mich darüber mal im Internet informiert. Seit wann? Und, wann weißt du das denn? Du bist jetzt, wie gesagt, 24, dass du das so gerne magst. Also es hat mit so 12, 13 Jahren hat es eigentlich angefangen. Aha. Da kam die Interesse für Frauen und da habe ich direkt von mir aus gemerkt... Es müssen alte Frauen sein. Genau, ja. So, ihr alten Mädels, so um die 55 bis 60, bitte jetzt aber nicht schreiben, wenn ihr den jungen, knackigen Tobias kennenlernen wollt. Wir vermitteln hier nichts. Hier ist keine Börse. Hast du denn schon mal so eine ältere Frau kennengelernt? Ja, also eine alte Nachbarin von mir. Mhm. Und die habe ich halt kennengelernt durch ein Gartenfest, also privater. Mhm. Und dann ging es halt danach eine Flasche Wein noch zu Hause dann. Natürlich, das lockert die Atmosphäre. Ja, und das hat sich dann alles ein bisschen gelockert und dann ist halt passiert abends und dann wusste ich halt so. Und weil die jetzt will... hab ich wie ist denn für dich der Sex mit so doch gewissen, also vor Frauen, die ein gewisses älteres Alter haben gegen dir gegenüber? Ach, ich sag einfach mit alten Frauen, was haspel ich da immer rum. Also wie ist der Sex mit alten Frauen? Ich muss sagen, es ist froschisch. Also, wie ist das? Froschisch. Froschisch? Ja. Was heißt das? Ich vermute, es heißt geil, oder was? Ja, auf jeden Fall. Also das ist bereits dabei und ja, ist halt was ganz anderes. Also mit mehr Erfahrung und wenn ich dann weiß, sie hat was, die eine Sache, was andere junge Frauen nicht haben und das ist ganz okay. Du hast aber auch schon sexuelle Erfahrungen mit jungen oder Frauen deines Alters gemacht? Ja, auch, aber es war nicht so schön wie jetzt mit älteren behaarten Frauen. So. Sie müssen natürlich behaart sein, ich verstehe schon. Sag mir mal, was ist besser mit einer alten, behaarten Frau gegenüber einer jungen, unbehaarten Frau? Puh, also, ist die Anziehung, ich weiß nicht, wie ich jetzt genau sagen kann, aber der Unterschied ist eigentlich, dass ich mehr Spaß ist eigentlich dabei. Mhm. Das muss ich sagen, also mehr Reiz, mehr Anziehung. Ich will niemandem zu nahe treten, aber wenn man 50 oder 60 ist, ist man nicht mehr so knackig. Man ist eher schlaff in den meisten Fällen und die Haut ist nicht mehr so schön wie bei einem 20 oder bei einer 20-Jährigen. Stört dich das nicht? Eigentlich gar nicht, nein. Ich muss auch noch was sagen dazu. Und zwar, ich habe mal eine Freundin gehabt, die war Anfang 20. Ja. Und dabei ist es dazu gekommen, dass ich mich in die Mutter auch verliebt habe. Die ist kräftiger. Die hat ihre 120 Kilo gehabt. Mhm. Und dass ich mit der dann auch ins Bett gekommen bin. Ach so, also selber Abend. Die alten, behaarten Frauen dürfen auch gerne mollig sein. Ah, genau, ja. Könntest du dich denn... Ja? Also die Tochter wusste davon auch Bescheid und es hat die Tochter schon ganz gut gefallen, dass ich dann mit der Mutter ins Bett gestiegen bin. Ehrlich? Das wusste die und das hat der sogar gefallen? Das hat er gefallen. Also das war meine erste Freundin, wo dazu nichts gesagt hat, aber es war halt leider bloß ein One-Night-Stand. Wie kam... es war nur ein One-Night-Stand oder mehr als ein One-Night-Stand? Eigentlich nur ein One-Night-Stand. Das halt mit der Tochter und dass ich dann später raus mit der Mutter im Bett war, ja. Wie lange warst du denn mit diesem Mädchen, mit der Tochter zusammen? Vielleicht 2 Stunden. Ach so, verstehe. Verstehe. Könntest du dich denn in eine ältere Frau auch richtig verlieben? Ja, eigentlich schon. Also, da muss aber viel mehr dazugehören. Da muss halt viel zusammenpassen, dass ich dann auch sagen kann, ah, das ist jetzt die richtige für meinen Weg eigentlich. Es könnte ja rein theoretisch dann auch deine Oma sein, ne, vom Alter. Wenn man mal scharf rechnet. Ja, es könnte, aber das ist ein ganz anderer Blickwinkel, wo ich habe. Also ich sehe es jetzt nicht als meine Oma ein. Also, ja, ich verstehe schon. Wo ist denn die Grenze nach oben? Also du hast gerade von 55, 60 so gesprochen. Wo ist die Schallgrenze, wo selbst du sagen würdest, nee, da mehr geht nicht? Wo die Frau nicht mehr selbst denken kann, also muss ich jetzt sagen. Was, wo die Frau nicht mehr? Selbst denken können. Also wo ich dann weiß, oben klappt nicht mehr und das heißt so eine tolle, attraktive 80-jährige Frau wäre auch noch drin, die fit ist und klug und so. Klar, warum nicht? Ja, natürlich, warum nicht? Warum nicht? Mhm. Ja, also wer genau weiß von dieser besonderen Leidenschaft? Eigentlich, ja, jetzt bloß meine Ex-Freundin, die Frauen, wo ich halt was mit hatte. Mhm. Die Älteren. Mhm. Und ein, zwei Kollegen, wo ich dann auch ganz arisch damit vertraue, also wo ich dann denen ihr hundertprozentiges Vertrauen zu habe, dass es für sich verhalten. Wie alt ist deine Mutter? Meine Mutter ist 55. 55. Nun stell dir mal vor, du verknallst dich in eine, sagen wir mal, 65-Jährige und stellst die dann zu Hause bei deinen Eltern, bei deiner Mutter vor. Was würden die sagen? Das würde ich, glaube ich, gar nicht übers Herz bringen. Das geht gar nicht, ne? Nee. Also da hört jetzt bei mir auch auf. Das ist ein Ding von mir und deswegen, ja. Ich komme nicht weiter raus, um das jemand anderem zu erzählen. Aber das kann ja sein, Tobias, wir reden da so flachsig drüber, aber das kann ja dann durchaus passieren, dass du in deinem Leben vielleicht doch viel alleine sein wirst. Du wirst vielleicht irgendwelche sexuellen Affären haben mit älteren Frauen, aber zur richtigen Beziehung wird es dann vielleicht aufgrund auch der Umwelt oder deiner Umgebung nicht kommen. Ja, das ist mir auch klar. Deswegen, ich muss mich halt irgendwie überwinden, es mehr Leuten mitzuteilen, also dass die Leute auch Bescheid wissen ich würde auch gerne dazu bereit sein, also eine festere, wie vorhin schon gesagt, also eine festere Freundin dann zu haben. Wie suchst du denn jetzt heute, also zurzeit momentan, diese älteren Frauen? Also per Internet, mehr durch soziale Netzwerke. Ja. Und das sieht man ja auch schon an Bildern, dann schreibt man sich, oder guckt Beziehungsstatus, dann schreibt man sich, kommt man sich halt näher und irgendwann werden halt die Fragen per Nachricht geschrieben, was meine Vorlieben sind und ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es eigentlich wahrscheinlich sogar viele Frauen in dem Alter gibt, wenn die ehrlich sind, dass die absolut Bock haben, mal mit einem jungen Kerl in die Kiste zu gehen. Ja, klar, es zieht viele Frauen an. Ich habe schon viele Frauen gehört, wo sie sich dann drauf aufgegallt haben auf Deutsch und dann gesagt haben, oh, nicht schlecht und ja. Wiederum werden die sich ja auch schämen und wollen das auch geheim halten, ne? Ah, ja. Ja. Die erzählen das nicht gerne in der Nachbarschaft oder in der Gemeinde hier. Ich habe einen 25-jährigen Burschen und das ist dann das ist genau sowas. Also innerlich denken sie sich so, aber äußerlich muss ich auch für sich behalten. Das ist normal. Ja, ganz genau. Ja, mein Lieber, interessant. Mir war das klar, dass es sowas gibt. Das gibt's nicht so oft. Aber warum, wenn beide Spaß dran haben, ist es völlig in Ordnung. Und ich kann dir nur wünschen, dass du da immer wieder auch dann tolle Frauen kennenlernst. Dankeschön. Behaarte ältere Frauen, ne? So ist es. Ja, klar. Je älter, je behaarter, desto besser. Ja, natürlich. Tobias, danke für den Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Viel Glück bei den Frauen. Alles klar, dankeschön. Tschüss, ciao. Tschüss, ciao. Und also Manuela, scheint nicht mehr zu klappen mit der Leitung. Dann wollen wir mal gucken, ob wir das nächste Woche hinkriegen. Hier ist Evelyn und die ist 51. Guten Morgen. Hallo? Ja, schönen guten Morgen. Ich grüße dich. Ja, Evelyn, schön, dass du da bist. Hörst du mich gut? Ja, ich kann dich gut hören. Ja, aber du wartest immer so ein bisschen, bevor du antwortest. Hallo? Ja? Jetzt bist du weg. Ja, ich höre dich jetzt nicht mehr. Ja. Ach. Na, das ist ja dumm. Jetzt ist die Leitung weg. Haben wir denn hier noch eine Leitung? Dann versuche ich es mal mit Benjamin. Benjamin ist 36. Guten Morgen, Benjamin. Guten Morgen. Hallo, Benjamin. Jetzt haben wir ein bisschen Chaos hier in unseren Leitungen. Keine Ahnung, was los ist. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber wir versuchen es mal. Um was geht's denn bei dir? Ja, ich habe einen Todesfall bei mir in der Familie gehabt. Ein Todesfall? Ja. Wer ist gestorben, Benjamin? Mein Vater vor 2 Wochen. Du bist 36, wie alt ist dein Vater geworden? 64. Hm. Ist dein Vater plötzlich verstorben oder war er sehr krank? Er ist ins Krankenhaus gekommen mit einer leichten Lungenentzündung und da hat sich sein Zustand extrem verschlechtert und hat eine doppelseitige Lungenentzündung gekriegt. Das ist sehr schlimm. Mit Fieberschüben von 42 Grad. Ja. Und ihn haben sie dann ins künstliche Koma gelegt und haben ihn medikamentös behandelt, aber irgendwie hat das nicht ganz geklappt. Das heißt, er ist dann an den Folgen dieser schweren Lungenentzündung verstorben? Ja. Ist er aus dem künstlichen Koma nochmal herausgeholt worden? Nee, ist nicht wach geworden, ne. Das heißt, du konntest dann gar nicht mehr mit ihm sprechen? Nein. Die Familie konnte nicht mehr mit ihm sprechen? Nein. Warst du dabei, als er dann gestorben ist? Nein, leider nicht. Ich bin leider berufstätig. Ich bin Schausteller. Ah, da ist man, ich arbeite auf dem Rummel. Da ist man viel unterwegs. Richtig. Jetzt ist einige Zeit vergangen seit dem Tod, noch nicht viel Zeit. Wie fühlst du dich heute? Wie empfindest du? Ja, er fehlt mir. Ich habe ihn das letzte Mal vor 5 oder 6 Jahren gesehen. Vor 5 oder 6 Jahren? Ja, weil ich bin halt viel unterwegs und ich habe in dem Sinne nur seit Januar, Februar. Ach so. Das heißt, du bist auch nicht dann ins Krankenhaus gefahren, als du gehört hast, dass Konntest du nicht. Konnte ich nicht. Benjamin, das ist jetzt gerade unglücklich gelaufen durch unseren Leitungszwischenfall, dass wir jetzt nur noch so wenig Zeit haben. Das tut mir sehr leid. Deshalb werden wir dich jetzt gleich nochmal zurückrufen und ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal. Jo, könntest du mir einen Gefallen tun, Domian? Jetzt muss ich leider sofort aufhören, weil die Sendung vorbei ist. Wir melden uns gleich bei dir nochmal. Jo. Tschüss. In der Technik, Steffi Trossen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Montag sind wir wieder da, in der Nacht von Montag auf Dienstag. Und unser Thema nächste Woche Mittwoch heißt übersinnliche Erlebnisse. Dazu könnt ihr euch sehr gerne schon anmelden. Also, schönes Wochenende. Bis Montagnacht. Bye, bye. Ciao.